Erster der Herr sagte zu Mose, befiehl Aaron, dass er seine Hand mit dem Stab über die Flüsse, Kanäle und Teiche ausstreckt, damit Frösche über Ägypten kommen. Zweiter Aaron streckte seine Hand über die Gewässer Ägyptens aus, und es kamen so viele Frösche, dass sie ganz Ägypten bedeckten. Dritter aber auch die Zauberer konnten dies mit ihren geheimen Künsten tun und brachten Frösche über ganz Ägypten. Vierter der Pharao rief Mose und Aaron und bat sie, betet zum Herrn, damit er mich und mein Volk von den Fröschen befreit, dann werde ich das Volk gehen lassen, damit sie dem Herrn Opfer bringen können. Fünfter Mose antwortete dem Pharao, sag mir, wann ich für dich, deine Beamten und dein Volk beten soll, damit du und deine Paläste von den Fröschen befreit werden und nur noch welche im Nil bleiben. Sechster er antwortete, morgen. Mose sagte, es soll geschehen, wie du es wünschst, damit du erkennst, dass es keinen Gott gibt wie den Herrn, unseren Gott. Siebter du, deine Paläste, deine Beamten und dein Volk sollen von den Fröschen befreit werden, nur im Nil sollen noch Frösche bleiben. Achter als Mose und Aaron den Pharao verlassen hatten, betete Mose zum Herrn wegen der Frösche, die er über den Pharao gebracht hatte. Neunter der Herr tat, was Mose gebeten hatte, und die Frösche in den Häusern, Höfen und auf den Feldern starben. Zehnter Mann sammelte sie in vielen Haufen, aber im ganzen Land roch es schlecht. Elfter als der Pharao merkte, dass die Gefahr vorbei war, wurde er wieder stur und hörte nicht auf sie, wie der Herr es vorhergesagt hatte. Zwölfter danach sagte der Herr zu Mose, befiehl Aaron, strecke deinen Stab aus und schlage damit auf den Staub am Boden, damit sich der Staub überall in Ägypten in Stechmücken verwandelt. Dreizehnter sie taten es, Aaron streckte seine Hand mit dem Stab aus und schlug auf den Staub am Boden. Da kamen Stechmücken über Menschen und Tiere, denn der ganze Staub in Ägypten wurde zu Stechmücken. Vierzehnter die Zauberer versuchten mit ihren geheimen Künsten auch Stechmücken zu machen, aber sie konnten es nicht. Die Stechmücken blieben aber bei Menschen und Tieren. 15. Die Zauberer sagten zum Pharao, das ist Gottes Finger. Aber der Pharao blieb stur und hörte nicht auf sie, wie der Herr es vorhergesagt hatte. 16. Danach befahl der Herr Mose, geh morgen früh zum Pharao, wenn er zum Wasser geht, und sag ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mich anbeten können. 17. Denn wenn du mein Volk nicht gehen lässt, werde ich Hundsfliegen über dich, deine Beamten, dein Volk und deine Paläste bringen. Die Häuser der Ägypter und sogar der Boden, auf dem sie stehen, sollen voll von Hundsfliegen sein. 18. Aber im Land Goschen, wo mein Volk lebt, werde ich eine Ausnahme machen, so dass dort keine Hundsfliegen sein werden, damit du erkennst, dass ich der Herr auf der Erde bin. 19. Ich werde einen Unterschied machen zwischen meinem Volk und deinem Volk, morgen wird dieses Wunder geschehen. 20. Der Herr tat es, und ein großer Schwarm Hundsfliegen kam in den Palast des Pharao und in die Häuser seiner Beamten in ganz Ägypten, so dass das Land sehr unter den Hundsfliegen litt. 21. Der Pharao rief Mose und Aaron und sagte zu ihnen, geht und bringt eurem Gott hier im Land Opfer dar. 22. Mose antwortete, das geht nicht, denn wir bringen dem Herrn, unserem Gott, Opfer dar, die Ägypter hassen. Wenn wir vor den Augen der Ägypter Opfer darbringen, die sie hassen, werden sie uns dann nicht steinigen. 23. Wir wollen 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und dort dem Herrn, unserem Gott, ein Opfer bringen, wie er es uns befohlen hat. 24. Der Pharao sagte, ich lasse euch gehen, damit ihr dem Herrn, eurem Gott, in der Wüste opfern könnt, aber geht nicht zu weit weg. Betet für mich. 25. Mose antwortete, O König! Sobald ich draußen bin, werde ich zum Herrn beten, damit die Hundsfliegen morgen von dir, deinen Beamten und deinem Volk verschwinden. Aber täusche das Volk nicht wieder, indem du es doch nicht gehen lässt, um dem Herrn Opfer zu bringen. 26. Danach verließ Mose den Pharao und betete zum Herrn. 27. Der Herr tat, was Mose gebeten hatte, und befreite den Pharao, seine Beamten und sein Volk von den Hundsfliegen, so dass keine einzige übrig blieb. 28. Aber der Pharao wurde auch diesmal wieder stur und ließ das Volk nicht gehen.